Dem DEVJK-Gesundheitsministerium wurde der Auszeichnungspreis des Bereiches Gesundheitswesen des regionalen Büros Südostasien der Weltgesundheitsorganisation WHO verliehen. Auf der 69. Südostasiatischen Vollversammlung von WHO, die derzeit in Sri Lanka stattfindet, wurde am 5. September dem Vizegesundheitsminister der DEVJK Zhang Junsang, Leiter der koreanischen Delegation, der Preis übergeben.